Ich hielt mich überoffen, ich vergaß, dass draußen nicht nur Dinge sind und voll in sich gewohnte Tiere, deren Aug aus ihres Lebens Rundung anders nicht hinausreicht als ein eingerahmtes Bild. Dass ich in mich allem immerfort Blicke hineinriss, Blicke, Meinung, Neugier. Wer weiß, es bilden Augen sich im Raum und wohne bei, ach, nur zu dir gestürzt. Ist mein Gesicht nicht ausgestellt, verwächst in dich und setzt sich dunkel, unendlich fort in dein geschütztes Herz. Wie man ein Tuch vor angehäuften Atem, nein, wie man es an eine Wunde presst, aus der das Leben ganz in einem Zug hinaus will, hielt ich dich an mich. Ich sah, du wurdest rot von mir. Wer spricht es aus, was uns geschah? Wir holten jedes nach, wozu die Zeit nie war. Ich reifte seltsam, in jedem Antrieb übersprungener Jugend. Und du, Geliebte, hattest irgendeine wildeste Kindheit über meinem Herzen. Entsinnen ist da nicht genug. Es muss von jenen Augenblicken pures Dasein auf meinem Grunde sein. Ein Niederschlag der unermesslich überfüllten Lösung. Denn ich gedenke nicht, das, was ich bin, rührt mich um deinetwillen. Ich erfinde dich nicht an traurig ausgekühlten Stellen, von wo du wegkamst. Selbst, dass du nicht da bist, ist warm von dir und wirklicher und mehr als ein Entbehren. Sehnsucht geht zu oft ins Ungenaue. Warum soll ich mich auswerfen, während mir vielleicht dein Einfluss leicht ist wie Mondschein einem Platz am Fenster?